Nichts aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nichts. Endlich kroch die zwingende Nähe der Nacht fort, schlossen die flatternden Träume ihr Nahen und Fliehen, die ihn wie Stangen die steigenden Träte zerstückten, und er ging, sein stetiges Gehen zu fühlen, als ein Kommen gottverschenkender Gipfel. Aber die Wände eng lagen Lüfte und Flächen, und sein Haar stieß niedrig klebenden Dunst an. Dann zwar langsam weitete Hitze den Himmel, Raum geschah, Raum wartete, dass er sich fülle. Und auch diesmal wurde nur höhlendes Lügen. Nicht das krumme, kleine des Traumes in Häusern, leichter, versüßter, göttlicher, hohler Gelogner. Und wie immer stand seine Gier ohne Gruß da, bis ein Chor von runden, enthaupteten Wolken zwischen dem Nichts darüber, dem Nichts darunter, sich erhob, weiß, und wie verkörpertes Nichts schwieg. Ende von Nichts.